Zum Glück haben wir ja noch unsere altbewährten Walkie-Talkies. Ja. Und dann benötigen wir noch Cowboy-Hüte gegen die sengende Hitze. Was? Jetzt im Sommer kann es in South Dakota über 40 Grad heiß werden. Die folgenden zwei Tage nutzten die drei Detektive zur Klärung einiger offengebliebener Fragen und zur Vorbereitung der Reise. Justus setzte sich mit dem Mann in Verbindung, der Mrs. Sullivan gefunden hatte. Er bestätigte die Angaben und schilderte noch einmal den hilflosen Zustand, in dem er sie angetroffen hatte. Bob versuchte Näheres über Mr. Taylor herauszufinden, doch viel Neues hatte er nicht erfahren. Wir müssen gleich da sein.